Herr, wir loben deine Gnade, dass du uns für dich gewarnst, reingetretend und erfüllend, so dass du uns brauchen kannst. Nichts als Scherben, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen Liebesmacht und Lebenshaft. Nichts als Scherben, doch von Segen für die Durstigen umher. Lass uns sein, geliebter Heiland, mach uns dazu täglich mehr. Nichts als Scherben, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen, Liebesmacht und Lebenshaft. Lehr, damit du ganz uns füllest, als Gefäße deiner Hand, uns mit keinem anderen Siegel als nur dem von dir gesandt. Nichts als Scherben, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen Liebesmacht und Lebenshaft. Von der Rettermacht zu zeugen, die von Sünd uns selbst befreit. Dazu sind wir ausgesondert, dazu hast du uns geweiht. Nichts als Scherben, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen Liebesmacht und Lebenshaft. Jesus, füll mit deinem Geiste jedes Herz, das völlig dein. Lass den Strom lebendigen Wassers bei und durch uns mächtig sein. Nichts als Scherben, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass von dir und durch uns strömen Liebesmacht und Lebenshaft.